Zuwanderung armer Menschen aus Bulgarien und Rumänien und eine befürchtete zusätzliche Belastung der Sozialsysteme geht an der Realität vorbei. Unter dem Strich, viele Deutsche von den Zuwanderern festhalten können, ist, dass die Zuwanderer im Durchschnitt sehr viel höher qualifiziert sind, als das früher der Fall ist. So haben knapp ein Viertel der erwachsenen Zuwanderer aus Rumänien und Bulgarien einen akademischen Abschluss. Hier können die zielgruppenspezifischen Bildungsangebote noch Fachkräftepotenzial erschlossen werden. Wie sie's auch enden, die Masse belästigt.